Kundgabe 4923. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.06.1950. Seliges Ende nach der großen Not. Und euer Ende wird ein seliges sein. Fürchtet nicht die kommende Zeit mit ihren Kämpfen und Leiden, sondern sehet ihr mutig entgegen, denn sie währet nicht lange. Und was nachher kommt, soll euch heut schon mit Freude erfüllen, die ihr mein seid und mich im Herzen traget. Fürchtet euch nicht, sondern glaubet nur, dass ich euch nicht verlasse, dass ich immer bei euch bin und in jeder Not und Gefahr zur Hilfe bereit. Es wird wohl eine Zeit sein voller Nöte und Sorgen, doch immer ertragbar für euch, die ihr glaubet, denn um was ihr mich auch bittet, ich will es euch geben, auf dass ihr nicht verzaget und meiner Liebe euch bewusst werdet, die unentwegt euch gilt und ganz besonders in der letzten Zeit vor dem Ende. Und um euretwillen will ich die Tage verkürzen. Sie werden euch im Fluge vergehen und bald wird das Ende sein, der Tag, da ihr erlöst werdet aus jeglicher Not. Und es wird ein selig Ende für euch sein, ganz gleich, ob ihr auf die neue Erde versetzt werdet oder vorher schon in das geistige Reich eingehet. Ich weiß um den Willen des Einzelnen und werde niemanden fallen lassen, der sich mir zuwendet und zu mir kommen will. Doch die Not muss kommen, soll noch den letzten Seelen Gelegenheit geboten werden, zu mir zu rufen, um Gnade und Hilfe. Denn ein aus dem Herzen kommender Ruf wird von mir gehört werden, und meine Liebe wird einen jeden erfassen, der zu mir rufet. Darum müsset ihr auch die große Not ertragen, doch fürchten solltet ihr sie nicht, weil ich sie euch tragen helfe und es wahrlich nichts gibt, was ich nicht von euch abwenden könnte, so ihr mich innig darum bittet. Einmal aber hat auch diese Not ein Ende. Und darum haltet euch stets vor Augen, dass ihr einer überaus seligen Zeit entgegengeht und alles Leid auf dieser Erde vergessen werdet, dass ihr mich selbst schauen werdet und mir Lob und Dank singet für meine Führung, die euch zu seligen Geschöpfen werden ließ, denen ich meine Liebe schenke bis in alle Ewigkeit. Amen.